Professor Paul Barrett hat einen Beruf, von dem viele von uns als Kinder geträumt haben und den wir uns, ehrlich gesagt, vielleicht immer noch wünschen. Sein Büro im Londoner Museum für Naturgeschichte liegt ganz in der Nähe des Saales mit einer der größten und berühmtesten Dinosauriersammlungen der Welt. Und was noch besser ist, er wird dafür bezahlt, dass er jeden Tag in den Saal geht und die Knochen studiert. Unter anderem das erste bekannte Skelett eines Iguanodon, das in einer der ersten wissenschaftlichen Beschreibungen der Dinosaurier als biologische Gruppe aufgenommen wurde, sowie ein Teil des ersten jemals entdeckten Skeletts von Tyrannosaurus Rex. Aber ähnlich wie die anderen Wissenschaftler, die in diesem Kapitel vorkommen, interessiert sich Paul für die Dinosaurier nicht nur um der Dinosaurier willen. Er geht der Frage nach, wie sie insgesamt das Leben auf der Erde beeinflusst haben und welche Rolle sie in den großen Abläufen spielten, deren prägender Einfluss auf die ökologische und evolutionäre Geschichte unseres Planeten bis heute spürbar ist. Für viele Menschen waren Dinosaurier immer nur Ansammlungen von Knochen. Und so fällt es uns oftmals schwer, in ihnen lebende, aktive Tiere zu sehen, insbesondere weil wir uns oft vorstellen, sie seien letztlich gescheitert und von einem Asteroiden in das Reich der unbeweglichen Fossilien verbannt worden. Und da Museumssammlungen häufig Dinosaurier mit dolchartigen Zähnen präsentieren, stellt man sich unter den sanfteren, pflanzenfressenden Arten der früheren Zeiten oft keine bedeutenden Mitspieler vor. Paul hat aber im Laufe der letzten 20 Jahre einige besonders faszinierende Hypothesen zu mehreren Fragen untersucht. Welche Auswirkungen hatten die pflanzenfressenden Dinosaurier auf den Evolutionsverlauf der Pflanzen? Und wie wurden die pflanzenfressenden Dinosaurier ihrerseits vom Klimawandel, der Umwelt und den Pflanzengesellschaften beeinflusst? In den 1970er Jahren formulierte der amerikanische Paläontologe Robert Becker in der führenden Fachzeitschrift Nature eine faszinierende Idee. Danach haben Dinosaurier die Blüten erfunden. Er hatte sich die umfassenden Veränderungen der Fossilfunde angesehen und dabei war ihm aufgefallen, dass in der Kreidezeit vor 143,1 bis 66 Millionen Jahren offensichtlich ein Zusammenhang zwischen einem deutlich veränderten Fressverhalten der Dinosaurier und der Entstehung und Verbreitung der Bedecktsamer mit ihren Blüten auf Kosten der Nacktsamer bestand. In der Jurazeit hatten die dominierenden Sauropoden, die mit ihrem langen Hals die hohen Baumkronen abweideten, den langsam am Erdboden wachsenden Nacktsamern die Vermehrung ermöglicht. In der frühen Kreidezeit dagegen gab es viele Pflanzenfresser aus der Gruppe der Vogelbeckendinosaurier oder Ornithischia, die sich ihre Mahlzeiten in geringerer Höhe suchten. Darunter die panzerähnlichen Ankylosaurier mit ihrer Schwanzkeule und das Iguanodon, einer der zahlenmäßig häufigsten Dinosaurier in Europa. Durch sie gerieten die Arten, die im Erdgeschoss der Pflanzengesellschaften lebten, unter ungeheuren Druck. Die Störung war für die trägen Nacktsamer höchst problematisch. Sie hatte zur Folge, dass die schnell wachsenden Bedecktsamer sich über die Tropen hinaus ausbreiten konnten und in der Pflanzenwelt die Vorherrschaft übernahmen. Lag es an Verhaltensänderungen, an den neuen, raffinierteren Kieferknochen, die sich bei bestimmten pflanzenfressenden Dinosauriern als Spezialisierung auf den Verzehr von Bedecktsamern entwickelten, oder schlicht am Ausmaß der Beeinträchtigung, die von den wachsenden Dinosauriergesellschaften mit ihren mehr als eine Tonne schweren Tieren ausgingen?